Motorische Störungen, Schiefhals, Schreibkrampf. Das gemeinsame Merkmal dieser Störungen ist, dass der Patient die Kontrolle über motorische Funktionen teilweise verliert, die sonst der willentlichen Beeinflussung unterliegen. Bestimmte Funktionen entgleiten seiner Willenskontrolle und entgleisen, besonders dann, wenn er sich beobachtet fühlt bzw. sich in Situationen befindet, in denen er anderen einen bestimmten Eindruck vermitteln will. So dreht sich beim Schiefhals, Torticollis spasticus, der Kopf langsam oder heftig zu einer Seite, bis es teilweise zu einer völligen Abwendung des Kopfes kommt. Meistens kann der Kopf dann nach einigen Sekunden wieder zur normalen Lage zurückgewendet werden. Auffallend ist, dass gewisse Hilfsgriffe, wie Finger am Kinn oder auch eine Nackenstütze, es dem Patienten erleichtern, den Kopf gerade zu halten. Besonders aber hat die eigene subjektive Stellung im Raum Einfluss auf die Haltung des Halses. Steht der Patient mit dem Rücken an der Wand und kann den Kopf an die Wand anlehnen, so kann er meistens ohne Schwierigkeit den Kopf gerade halten. Diese Eigentümlichkeit sowie die Abhängigkeit des Symptoms von besonderen Situationen zeigen uns bereits das Hauptproblem all dieser Störungen. Es kreist um die Pole Sicherheit, Unsicherheit. Die motorischen Störungen, sonst willkürliche Bewegungen, zu denen auch alle Ticks gehören, entlarven eine demonstrative Selbstsicherheit, die ein Mensch anderen gegenüber zur Schau stellen will und zeigen, dass dieser Mensch nicht nur keine Sicherheiten, sondern nicht einmal Macht und Kontrolle über sich selbst hat. Es war schon immer ein Zeichen von Mut und Tapferkeit, jemandem fest und gerade ins Gesicht zu schauen und unverrückten Blickes ins Auge zu sehen. Doch gerade in Situationen, wo es darauf ankäme, dreht sich beim Schiefhalspatienten der Kopf aus eigener Vollmacht zur Seite. So entsteht immer mehr Angst, mit wichtigen Menschen zusammenzukommen oder gesellschaftlich beobachtet zu werden, und diese Angst ist echt. Man geht jetzt wegen des Symptoms bestimmten Situationen aus dem Wege, so wie man schon immer unangenehmen Situationen aus dem Wege ging. Man schaut weg von seinen Konflikten und lässt die eine Seite der Welt ungesehen links liegen. Die aufrechte Körperhaltung zwingt den Menschen, den Aufforderungen und Herausforderungen der Welt Auge in Auge standzuhalten und sie gerade und unvermittelt anzublicken. Dreht man jedoch den Kopf weg, so geht man dieser Konfrontation aus dem Weg. Man wird einseitig und wendet sich ab von dem, was man nicht konfrontieren will. Man beginnt, die Dinge schief und verdreht zu sehen. Auf diese schiefe und einseitige Sicht zielt wohl auch die bekannte Redewendung »jemandem den Kopf verdrehen«. Eine solche psychische Attacke hat ebenfalls das Ziel, dass das Opfer die Herrschaft über seine Blickrichtung verliert und dafür willenlos mit seinen Augen und Gedanken dem anderen folgt. Ganz ähnliche Hintergründe finden wir beim Schreibkrampf und den Fingerkrämpfen der Pianisten und Violinisten. In der Persönlichkeit dieser Patienten finden wir immer einen extremen Ehrgeiz und ein überaus hohes Anspruchsniveau. Die betreffenden Personen streben gezielt einen sozialen Aufstieg an, tragen aber nach außen eine große Bescheidenheit zur Schau. Sie wollen allein durch ihre Leistung, wie schöne Schrift oder Musik, beeindrucken. Das Symptom der tonischen Verkrampfung der Hand macht ehrlich. Es zeigt die ganze Krampfhaftigkeit ihrer Bemühungen und Leistungen und demonstriert, dass sie in Wirklichkeit gar nichts zu sagen oder zu schreiben haben.